Thank you. Camilla Nebbia, Tenorsaxophon, John Hughes, Kontrabass, Chad Poppel, Schlagzeug und Jörg Hochapfel, Klavier, eine Aufnahme vom 4.6. während Blurred Edges, aufgenommen im Westwerk. Ja, so langsam hat sich die Situation hier im Studio beruhigt. Ich bin gerade ein bisschen im Clinch mit der Technik gewesen. Ich hoffe, mein Fluchen hat man nicht gehört. Ja, es gibt die Möglichkeit, FSK zu unterstützen, finanziell zu unterstützen, denn da FSK von Spenden und so weiter abhängig ist, ist es am besten, direkt an FSK was zu überweisen, falls ein bisschen Geld übrig ist. Am besten auf der Webseite gucken, www.fsk-hh.org. Da gibt es die Hinweise, wie das am besten zu machen ist. Dann entwickelt sich die Technik auch in neuer Frische und wird für alle ein bisschen leichter zu handhaben. Wir sind in der Klingding-Sendung, der Sendung für experimentelle Musik, heute am 21.07.2023 mit Blurred Edges-Aufnahmen. Und die zweite Aufnahme ist ein Solokonzert von Fred Frith. Das war am 7.06.2023 im Künstlerhaus Faktor. Zuvor hat er eine Präsentation gehalten, die auch sehr anschauenswert und hörenswert ist. Die ist auf der Webseite des Verbands für aktuelle Musik Hamburg, www.vmh.de. Und da unter Präsentation gucken, da steht dann sein Name und da kann man das Video, das Dokumentationsvideo von seiner Präsentation finden und sich das in Ruhe angucken. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das über Vimeo direkt, aber es wäre ein bisschen kompliziert, die Links jetzt zu erklären. Gut, Fred Frith ist vielleicht und wahrscheinlich den allermeisten bekannt. Ich spreche trotzdem noch mal ein bisschen über seinen musikalischen Werdegang. Er hat früh angefangen mit Violine, Klavier, Gitarre. Später hat er sich dann mehr in Richtung Beat- und Rockmusik entwickelt, hat in Cambridge studiert und schon im Jahre mit 19, wenn ich das richtig sehe, die erste Band gegründet, und zwar die Art-Rock-Band Henry Cow, unter anderem mit Tim Hodgkinson. 1979 hat sich die Band aufgelöst und hat er sich Art Beers angeschlossen und dann später mit vielen Avantgarde-Musikerinnen und Musikern gespielt, unter anderem John Zorn, Bill Laswell, Brian Eno, Mike Oldfield, Aki Takase, Iku Emori, Luis Clavis, Bob Ostertag und den Free-Jazz-Musikern Peter Kowald, Sonny Sherrick, Peter Brötzmann und auch dem Folk-Rock-Gitarristen Richard Thompson. Fred Frith gründete so unterschiedliche Formationen wie Massacre mit Bill Laswell und Charles Hayward oder Skeleton Crew mit Tom Cora und Zena Parkins. Die Liste der Namen, mit denen er zusammengespielt hat, ist ziemlich lang. Auf jeden Fall hat er daneben auch noch Kompositionen für Ballett, Film und Theater geschrieben, unter anderem für das Rowa-Saxophon-Quartett, das Ensemble Modern und das Artiti-Quartett und das niederländische Asko-Ensemble. Er war von 1999 bis 2018 Hochschullehrer am Mills College in Kalifornien und lebt dort mit der Fotografin Heike List zusammen und seinen zwei Kindern. Und bekannt ist er natürlich geworden mit dem Film Step Across the Border. Ja, der 1990 rausgekommen ist und damals schon für einige Furore gesorgt hat. Und jetzt also ein langes Solokonzert von Fred Frith, aufgenommen beim Blood Edges Festival. Viel Vergnügen.

Thank you. Thank you. Ja, das war Fred Frith. Fred Frith am 7.6. im Künstlerhaus Faktor im Rahmen des Blood Edges Festivals. Es geht ja weiter mit den Festivals hier in Hamburg mit experimenteller Musik. Und zwar findet ein Festival am 29. und 30. Juli statt im Parks am Bullerdeich 6. Beginnt schon um 15 Uhr und geht bis 21 Uhr wegen der öffentlichen, also praktisch so unter freiem Himmel zum Teil, das Festival im Parks und Your Goods in zwei Tagen mit den Acts von Yotosiba, Faridu Amadou, Pieuvre Puong Fu, Beach Boy Girl La Drache, Franziska und Emilie, Michaela Melian mit Ellen Harut, Jung Yang und Ruth Mai. Und den DJs Moki Janji und Jetzmann. Die Webseite ist www.yourguts, also yourguts.de. Da kann man mehr darüber erfahren. Oder auch auf der Webseite des Verbands für aktuelle Musik, vmh.de. Ein interessantes Festival, das jetzt am 29. und 30. stattfindet. Das Blood Edges Festival ging weiter nach dem 7.6. und am 10.6. vom 10.6. habe ich zwei Aufnahmen bekommen vom Stark Bewölkt Konzert, ebenfalls im Künstlerhaus Faktor. Zunächst spiele ich eine Aufnahme von Auguste Viconaite. Ich habe leider nicht viel von ihr erfahren. Auguste Viconaite ist irgendwie im Internet hauptsächlich mit ihren Aufnahmen vertreten, aber weniger mit Informationen zu ihrer Person. Das Wenige, was ich erfahren habe, ist, dass sie aus Litauen ist und mit einem Hintergrund in Physik, Wissenschaft. Und sie benutzt ein Reel-to-Reel-Tape-Recorder to play, record and create sound installation. Articulation, diverse layers of recordings, including found material, field recordings, voice, music, instruments, objects, and the whole spectrum of malfunctions of decaying technology. Das werden wir gleich hören. Ist auch eine längere Aufnahme von 26 Minuten. Und ja, viel Vergnügen. Thank you.

Thank you. Auguste Viconaite beim Blood Edges Konzert organisiert bei einem Konzert von Stark Bewölkt im Rahmen des Blood Edges Festivals am 10.06.2023 im Künstlerhaus Faktor. Stark Bewölkt hat ein langes Programm und es ging dann unter anderem weiter mit einem Duo, und zwar dem Duo Peter Wrba und Birgit Ulher. Birgit Ulher ist sicher einigen bekannt, ich habe sie auch schon ein paar Mal in der Sendung vorgestellt. Ihr geht es hauptsächlich darum, eine Erweiterung der klanglichen Möglichkeiten der Trompete durch Verwendung von aufgespaltenen Klängen, aufgesplitteten Klängen, Multiphonics und körnigen Sounds. Und sie hat ihre speziellen Präparationen und Spieltechniken entwickelt, um diese Klänge zu erzeugen. Außerdem gilt ihr besonderes Interesse dem Verhältnis von Stille und Klang, so auf ihrer Webseite. Und da ist auch zu sehen, dass Peter Wrba und Birgit Ulher 2021 eine CD rausgebracht haben. Ich gucke gerade mal, das Plattenlabel ist nicht so geläufig. Und zwar hat es den Titel Schallschatten, ist rausgekommen bei Inexhaustible Editions. Zu Peter Wrba, er ist einer der aktivsten experimentellen Musiker in Prag und viel zusammengearbeitet hat er mit dem amerikanischen Musiker bzw. auch Komponisten George Kremaschki, Kontrabass Elektronik. Unter anderem gründeten sie das Prag Improvisation Orchestra, das Duo Los Amargados und das Musikprojekt Arthur. Das ist ein Tanz- und Visual-Projekt. Es gibt natürlich viele Namen, mit denen er zusammen gespielt hat. Ich zähle mal Paar auf: Tiziana Pertoncini, Javier Charles, Isabel Dutoit, Kai Fakaschinski, Franz Hautzinger, Christinen und Thomas Lehn ist auch dabei. Und er legt auch auf als DJ bei Radio 1 in Prag und ist da aktiv in diesem Zusammenhang. Sie haben ein Duo gespielt, davon ein Ausschnitt, ich glaube, das war länger, aber ich habe nur den Ausschnitt und der geht circa 12 Minuten. Anregendes Hören. Thank you. Thank you. Peter Wirber, Trompete Elektronik, und Birgit Ulhör, Trompete mit Präparation und Radiozuspielung. Das war ein Ausschnitt aus dem Konzert vom 10.6. im Künstlerhaus Faktor. Und es geht gleich weiter. Am 11.6. spielt die Gruppe hauptsächlich Verdächtig. Michael Wegner, einer der Musiker, war, glaube ich, im März oder April hier in dem Studio und hat die Musik des Sextett, Quintett, es ändert sich manchmal, vorgestellt. Diesmal dabei waren Florian Freimann, Mischpult, Gerd Martins, Geige, Klavier, Hans-Christian Jenicke, Violine und Michael Wegner, Klavier, Donnerblech, Gartenstuhl. Ich kann schon gleich sagen, dass nach der Sendung Electronic Jam nicht auflegen wird. Da wird dann eine Nachtschleife, ein Klingding Nachtloop laufen. Und da wird ein zweites Stück zu hören sein. In dem Nachtloop, dann ungefähr in 2 Stunden, der dann wiederholt wird. Jetzt nur ein kurzes Stück, sonst komme ich mit der Zeit nicht mehr hin. Ein kurzes Stück von dem Konzert am 11.06. in der Druckerei im Gängeviertel, ganz um die Ecke. Thank you. hauptsächlich verdächtig mit Florian Freimann, Gerd Martins, Hans-Christian Jenicke und Michael Wegner. Und es geht gleich weiter mit Strings and Noise, einem Duo aus Wien. Sophia Goldinger-Koch spielt Violine und Barbara Riccabona Cello. Das Duo hat Kompositionen aufgeführt am 13.06. im H7-Club im Künstlerhaus Faktor. Das Duo hat sich gegründet 2015 und beschäftigt sich mit Stücken, die andere Medien wie Video und Elektronik oder auch Performance-Elemente mit einbeziehen. Und sie spielten ein Stück von dem wir jetzt, das wir jetzt hören, von Evelyn Frosini, Friction Mineral. Thank you. Ja, das zweite Stück war von Alexandra Beide, A Clockwork Duo, eine Komposition von 2022 und gespielt vom Strings and Noise Duo Sophia Goldinger-Koch, Violine und Barbara Riccabona, Cello. Und damit geht die Klingding-Sendung zu Ende. Informationen über die Sendung und auch die Podcasts, die es seit einem halben Jahr gibt von den Sendungen, sind am besten erreichbar über die Webseite www.hierunddar.com. Da findet sich dann alles und natürlich auch über die Podcasts, Zugänge, die es so gibt, ob das nun kommerzielle sind oder nicht kommerzielle, ist ja egal. Auf jeden Fall ist der Podcast international verfügbar und die nächste Sendung wird, glaube ich, am 18. August sein. Dann weiter mit Blurred Edges Mitschnitten und jetzt gibt es den Klingding Nachtmix mit allen Aufnahmen, die gerade eingespielt wurden, allerdings ohne den Text und das hoffe ich, ist ein anregendes Vergnügen und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Sendung. Tschüss und viel Vergnügen.